Das kann kein Zufall sein. Mit diesen Worten versuchen wir manchmal, unerklärliche Ereignisse in unserem Leben zu begreifen. Aber läuft unser Leben nicht auch danach, wie wir planen? Mechthild Müser ist diesen Fragen nachgegangen und kommt zu der These, unser Leben läuft im Zickzack. Ich habe angefangen mit der Vision, ins Gesellschaftsleben einzugreifen über Wirtschaft. Und habe eine Banklehre gemacht und wollte Volkswirtschaft studieren und dann auf der Schiene weiterlaufen. Und habe dann aber während der Banklehre festgestellt, dass das, was die da machen, völlig seelenlos ist. Die gehen zwar mit Geld um, aber es war keinerlei Überlegung da, was dieses Geld eigentlich alles macht und was die Art und Weise, wie sie mit dem Geld umgehen, bei Menschen anrichtet. Und meine Konsequenz aus dieser Erfahrung war, ganz rauszugehen, Geschichte und Philosophie zu studieren und mich also zu konzentrieren auf die Frage, was soll das Ganze, was ist mein Lebenssinn, was ist überhaupt der Sinn des Lebens, also was macht man hier auf dieser Erde? Bernd Schorn ist einer, der in seinem Leben viel ausprobiert hat. Keine Normalbiografie, Beruf, Ehe, Kinder. Keiner, der sich anpasst, sich mit dem zufrieden gibt, was in unserer Gesellschaft üblich ist. Über diese Entscheidung bin ich dann in die Studentenbewegung reingeraten und habe da mich dann tüchtig ausgelebt. Und die Entscheidung bei mir, der Frage nachzugehen, wozu bin ich eigentlich auf der Erde, hat mich dann nochmal weitergetrieben. Also einmal in den Lehrerberuf rein, aber dann auch in Opposition dazu, weil auch da die seelische Entwicklung der Kinder beispielsweise nicht im Zentrum steht. Und um mich da verhalten zu können, bin ich dann 2 Jahre rausgegangen und habe auf Reisen in Indien und Australien, also im Kontakt mit anderen Kulturen, versucht rauszufinden, was ist eigentlich Menschen angemessen, was ist ein gutes Verhältnis zwischen Mensch und Natur, was ist ein gutes Verhältnis zwischen Mann und Frau. Also wo gibt es gelungene Beispiele dafür? Bernd Schorn ist ein Lehrer, der von seinen Schülern sehr geliebt wird. In der letzten Klasse flossen Tränen, als er sich als Klassenlehrer verabschiedete. Nebenbei unterrichtet er Yoga und baut ein ökologisches Forum auf. Ein engagierter Mann, mit sich selbst und mit dem Gemeinwohl befasst. Heute strickt jeder seine Biografie selber. Natürlich nur in den entwickelten Industrieländern, das sei ehrlicherweise gleich dazu gesagt. Da also, wo es nicht mehr nur ums pure Überleben geht. I'm free heißt die Parole. Ich bin frei, alles zu tun, was ich möchte. Als Sohn einer alleinerziehenden Krankenschwester kann man Präsident von Amerika werden und eine Herkunft vom Lande verhindert längst nicht mehr den großen Aufstieg in der Stadt. Wir sind frei, unser Leben selbst zu gestalten. Sie wollen die Welt verbessern? Aber bitte. Sie planen, Ihren Lebensabend auf Mallorca zu verbringen? Nur zu. Sie möchten herausfinden, warum Sie eigentlich auf der Erde sind? Da gibt es inzwischen mehr Methoden, als Sie überschauen können. Welch ein Glück, in dieser Zeit zu leben. Denn es war schließlich nicht immer so leicht, die eigenen Wünsche zu erfüllen. Der Hamburger Biografieforscher Harry Friebel. Ja, das ist eine Frage der Modernisierung von Gesellschaften, wenn Sie bedenken, ein Beispiel, vor etwa 200 Jahren ist die Leibeigenschaft aufgehoben worden durch die Bauernkriege, dann die Steinreform. Das heißt, ungefähr um 1800 und sonst was fing es an, dass Menschen befreit wurden aus ihren herkömmlichen Abhängigkeiten. Und eigentlich ist diese Modernisierung, wie man es so nennt, 200 Jahre alt. Mit der Befreiung aus sklavenähnlichen Verhältnissen, da muss ich das mal vorstellen, das ist 200 Jahre her, ne? Es ist also eine atemberaubende Entwicklung gewesen. 100 Jahre später kam Bismarck mit seinen Sozialgesetzen, das heißt, da hat er eine gewisse Sicherung gebracht. Und wenn ich mal bedenke, was sich jetzt an diesen Individualisierungsdiskussionen in der Neuzeit letzten 10, 20 Jahren ergeben hat, dann ist das heute gar nicht so aufregend. Ist es doch, sage ich als Frau. Denn welche großartigen Möglichkeiten einer selbstbestimmten Lebensgestaltung hatten schon die Frauen aus der Generation meiner Mutter? Eine Jugend im Krieg, danach froh, einen Mann zu finden. Denn Männer waren rar im Nachkriegsdeutschland. Die heute 65-jährige Alexandra Ehebald hatte zwar eine Ausbildung als Krankenschwester begonnen, doch nicht für lange. Dort arbeitete ich auf einer Kinderstation, Es war eine sehr schwere Arbeit, auch körperlich. Aber es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, weil ich gerne mit Menschen zusammen bin. Aber mein Verlobter war stärker. Er fand, ich sollte doch nicht mehr fremde Nachttöpfe auslernen, sondern statt im Staatsexamen lieber einem Sohn das Leben schenken. Und so war es auch. Ich war ja noch blutjung, ich war 18 Jahre, als ich heiratete, aber es war selbstverständlich, man lässt seinen Beruf, auf den ich wirklich mich gespitzt hatte und der mir, glaube ich, auch Spaß gemacht hätte, habe ich sausen lassen für die Familie. Natürlich folgte auf das erste Kind bald das zweite, aber die Ehe lief schlecht und so beschloss sie, sich scheiden zu lassen. Heute eine relativ normale Entwicklung, aber damals, kurz nach Kriegsende, ein ziemlich ungewöhnlicher Schritt. Es war auch ein ganz gewaltiger Schritt ins Ungewisse. Und so hatte es die erste Rechtsanwältin leichtes Spiel mit mir, als sie sagte, was sind Sie, was haben Sie, was können Sie? Also ich konnte nur auf alles sagen, nichts. Ich ging also nochmal zurück und musste nochmal durch alle Höllen gehen, ehe ich dann dieses Risiko, was also auf mich zukommt, bereiter war zu tragen, wobei ich ehrlicherweise zugeben muss, dass es auch schon einen anderen Mann gab, der mich mit diesen winzigen Kindern gerne heiraten wollte. Dieses Herausbrechen aus alten familienexklusiven Strukturen ist eine tolle Sache. Ist faszinierend, dass die Frau nicht mehr familienexklusive existiert. Was aber bedeutet gleichzeitig diese Befreiung, dass Hunderttausende von Frauen alleinerziehende Frauen mit Kindern werden und von der Sozialhilfe abhängig sind. Das heißt, es fehlt das, was wir nennen die Supportstruktur, die Unterstützungsstruktur für Individualisierung. Der Philosoph Jürgen Habermas hat mal gesagt, keiner kann Individualität für sich alleine behaupten. Das heißt, wenn wir Individualisierung forcieren, müssen wir immer auch Solidarität forcieren. Also was der alte Bismarck da im vorigen Jahrhundert sehr geschickt gemacht hat, wo er gesagt hat, ich mache jetzt Sozialgesetze. Individualisierung, das bedeutet Zerfall industriegesellschaftlicher Selbstverständlichkeiten sowie den Zwang, für sich selbst und miteinander neue Selbstverständlichkeiten zu finden, schreibt der Soziologe Ulrich Beck in seinem Buch Die Erfindung des Politischen. Das bedeutet, angesichts sich auflösender Lebensformen muss jeder notgedrungen unzählige Entscheidungen treffen, die ihm vordem abgenommen waren, und sie mit anderen abstimmen. Eine Befreiung? Ja, aber auch eine Last und im Rückblick oft viele abgestürzte Utopien. Also wir haben eine große Freiheit im Sinne des Begriffs, des wissenschaftlichen Begriffs. Individualisierung heißt ja eigentlich nur, nicht vorbestimmt zu sein in bestimmten Lebenszusammenhängen, sondern dass ich eine Alternative habe. Weil die Alternative kann gleich schlecht sein. Der Experte formuliert ein großes Aber und die Frage bleibt offen. Inszenieren wir unseren Lebensweg selbst oder sind wir doch mehr oder weniger nur die Opfer vorherbestimmter Schicksale? Spielen etwa die Sterne die Hauptrolle, wie uns die Astrologen weismachen wollen? Oder vielleicht die Gene? Sitzen wir in unserem Bemühen, ganz und gar originell zu sein, nur einem Trugbild auf? Also die ganze Diskussion findet in der Wissenschaft sehr kontrovers statt. Nämlich einerseits gibt es Verfechter der Individualisierungsthese, die sagen, der Mensch hat einen unglaublichen Entscheidungsspielraum. Die anderen, die sagen, diese Entwicklungen, die wir heute erleben, sind Anomie-Entwicklungen. Das heißt also, dass die Regelwerke des Zusammenlebens wegbrechen, beispielsweise in der Arbeitswelt, dass so inzwischen, glaube ich, schon fast Millionen von Frauen in diesen ungeschützten Arbeitsverhältnissen arbeiten. Also eine Individualisierung mit sehr zweifelhaften Folgen. Und die einen behaupten eben, alles läuft in Richtung höhere Freiheitsspielräume. Die anderen sagen, weiterhin Soziale Herkunft, Geschlechtszugehörigkeit dominiert den Lebensbau. I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say them loud, say them clear for the whole round. Unzählige Lieder beschwören die Freiheit. Ein Indiz, dass es eher schlecht um sie bestellt ist. Die sozialstaatlichen Rahmenbedingungen für freies Leben setzt niemand individuell. Die Güter sind höchst unterschiedlich verteilt und längst nicht allen zugänglich. Und selbst die Besinnung auf die eigenen Möglichkeiten ist heute zum Programm geworden. Das heißt, es ist ein Muss, das Beste aus seinem Leben zu machen. So viele Zwänge. Die Menschen sind zur Individualisierung verdammt, schrieb Jean-Paul Sartre. Für die jungen Mädchen von heute, so ergaben soziologische Umfragen, gehört Berufstätigkeit und Mutterschaft selbstverständlich zum Lebensentwurf. Dabei ist längst klar, dass sie sich damit in eine Lage manövrieren, die zumindest solange die Kinder klein sind, schwer zu bewältigen ist. Denn weder die Männer noch die Gesellschaft fangen die doppelte Belastung angemessen auf. Die Vorstellung, wir könnten uns für alles entscheiden, ist im Grunde genommen eine Überstilisierung. Der Entscheidungsspielraum, der wird überstilisiert. Danke, Harry Friebel. Ich hatte es schon geahnt, denn ich war, weiß Gott, nicht die Einzige, der es so schwer fiel, das alles unter einen Hut zu bringen, Mutter, Ehefrau und berufstätig zu sein. Sonst heißt das dann immer wieder selber schuld. Denn wenn wir ja diese kulturellen Botschaften haben, wir sind frei, wir sind eigenständig in unseren Entscheidungen und immer wieder merken, dass wir das ja gar nicht realisieren können, was wir uns vornehmen, dann sagen wir uns natürlich selber schuld. Bin ich ja für verantwortlich. Denn die Gesellschaft sagt mir ja, du kannst alles machen und ich stelle fest, ich kann nichts machen. Also muss ich mich selbst dafür verantwortlich machen, dass ich nichts machen kann. Halbierte Individualisierung. Freisetzung ohne Auffangnetz, ohne die notwendigen unterstützenden Strukturen. Die Parole, Spaß an der Arbeit muss sein, gilt nur in Zeiten der Hochkonjunktur. Dann, wenn nicht in Frage gestellt ist, ob man überhaupt eine Arbeit haben wird. Natürlich ist auch ein Obdachloser grenzenlos frei in seinen Entscheidungsmöglichkeiten. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. Ich war gerade in den Vereinigten Staaten, da habe ich erlebt, wie Hunderttausende von Leuten vom Norden zum Süden runterziehen, weil dort immer wieder neue, immer südlicher, immer neue Arbeitsplätze angeboten werden. Die haben gar keine Wohnung mehr, sondern die haben nur noch Appartements, ziehen von Appartement zu Appartement und müssen sich immer wieder neu auf neue Strukturen, auf neue Bedingungen, auf neue Erwartungen einlassen. Und frei verfügbar sein. Mobilität und Flexibilität heißen die Maximen der sich rasend schnell wandelnden Industriegesellschaft. Heute hier, morgen dort. Mit Lebensabschnittspartnern. Losgelöst aus dem engen Korsett von Rollenzuschreibungen und Traditionen. Doch die trügerischen Visionen grenzenloser Freiheit haben wenig vom großen Traum eines erfüllten Lebens. Mitscherlich spricht von der Momentpersönlichkeit. Permanent auf äußere Bestimmung angewiesen, angepasst und mangels innerer Stärke leichtes Opfer von Moden, Trends und Verkaufsstrategien. Die Momentpersönlichkeit versucht ihre banale Biografie aufzupeppen durch Abenteuer, Reisen, häufige Job- und Partnerwechsel, um schließlich ihr neues Zuhause in irgendeiner Therapiegruppe zu finden, um die Bruchstücke, die ihr Leben bilden, wie ein Puzzle zusammenzusetzen. Ganz anders Alexandra Ehebald. Sie hatte als treusorgende Hausfrau und Mutter bereits 4 Kinder großgezogen, als sie, damals 40-jährig, eines Tages von der Möglichkeit erfuhr, sich im Rahmen der evangelischen Kirche als Eheberaterin ausbilden zu lassen. Ich muss sagen, als mir der erste 10-Mark-Schein für eine Eheberatung so über den Tisch geschoben wurde oder ich auf meinem Konto das erste eigene Geld fand, war das für mich ein dolles Erlebnis. Und ich kann viele Frauen jetzt verstehen, die darauf nicht verzichten möchten, auf den Lohn für eine Arbeit, die man tut, die ja in der Hausarbeit nicht beinhaltet ist. Zum Glück hatte ich mit meinem Mann keine finanziellen Probleme. Ich musste nicht ein Taschengeld einfordern. Aber das Geld, was ich jetzt verdiene, damit kann ich verschwenden. Und das ist herrlich. Der bisherige rote Faden des Lebens, der Lebensplan, der früher so etwas wie Identität bildete, lässt sich heute nicht mehr spinnen, behauptet der Philosoph Joachim Koch. Das moderne Individuum habe keine eindeutige Identität.